Wenn der Bundespräsident in Berlin heute, wie er sagt, einen Teil des hellen Deutschlands erlebt hat, dann schlägt der Kanzlerin in Heidenau ein Stück des Dunklen entgegen. Mit lautstarken Buhrufen wird Angela Merkel vor dem ehemaligen Baumarkt empfangen. Die Polizei hat das Gelände weiträumig abgesperrt. Etwas weiter oben an der Hauptstraße stehen etwa 200 sogenannte besorgte Bürger. Zum großen Teil wohl Anhänger der Pegida-Bewegung. Lügenpresse wird skandiert, ein Volksentscheid über Einwanderung gefordert. Die Kanzlerin fährt mit ihrer dunklen Limousine vorbei. Ihr Parteifreund Stanislaw Tillich, christdemokratischer Ministerpräsident von Sachsen, stoppt, lässt sich auf eine Diskussion mit einigen seiner Landsleute ein. Ich habe es gesagt, dass die Bevölkerung als Pakt beschimpft wird von allen Parteien. Und wir sind eigentlich diejenigen, die die Leute hier durchfüttern. Wir zahlen die Steuern und nicht Sie. Ich bin ein Wutbürger. Entschuldigung. Ich bin auch wütend. Ich kann zum Beispiel Sie fragen, warum Sie mit diesem rechten Pakt hier sympathisieren. Welches rechte Pakt? Warum sympathisieren Sie mit denen? Wir sind das Pakt, war dort zuvor skandiert worden, in Anlehnung an Vizekanzler Sigmar Gabriel, der gewaltbereite Demonstranten vorgestern hier so bezeichnet hatte. Die Wortwahl der Angela Merkel ist so etwas nicht. Lange hatte sie gezögert, überhaupt eine Flüchtlingsunterkunft zu besuchen. Jetzt nimmt sie sich anderthalb Stunden Zeit, um mit den Menschen zu sprechen, die hinter Sichtschutzwänden aus Zeltplanen eine erste Bleibe gefunden haben. 575 Flüchtlinge sind es. Die Hälfte kommt aus Syrien, die anderen aus Afghanistan, Pakistan und dem Irak. Nach dem Rundgang dann auch deutliche Worte der CDU-Vorsitzenden. Es gibt keine Toleranz gegenüber denen, die die Würde anderer Menschen in Frage stellen. Es gibt keine Toleranz gegenüber denen, die nicht bereit sind zu helfen, wo rechtlich und menschlich Hilfe geboten ist. Merkel lobt den Bürgermeister von Heidenau, Jürgen Opitz, auch in der CDU. Ein Mann, der in den vergangenen Tagen zu Berühmtheit gefunden hat, weil er mutig Hilfe aus der Landes- und Bundespolitik eingefordert hat, sich zugleich aber gegen den pöbelnden Mob gerichtet hat, der seine Stadt in Misskredit brachte. Merkel hatte er ermuntert, hier Flagge zu zeigen. Kurz, aber heftig war deren Besuch, sagt Opitz später und zeigt sich dankbar. Die Flüchtlinge, die haben sie sehr begeistert aufgenommen. Sie wussten sofort, wer sie ist. Und die ist also sozusagen bestürmt worden, auch von den Flüchtlingen. Viele haben versucht, ihr persönliches Schicksal ihr nahezubringen. Es waren auch einige Dolmetscher dabei, sodass sie das auch tatsächlich wahrnehmen konnte. Journalisten müssen draußen warten. Merkel möchte ungestört mit Flüchtlingen der Polizei, dem Technischen Hilfswerk und den vielen ehrenamtlichen Helfern des Deutschen Roten Kreuzes sprechen. Das DRK baut das Flüchtlingsheim auf. Die Menschen schlafen in Feldbetten. Privatsphäre gibt es wenig. Gerade sind Helfer dabei, Duschcontainer aufzubauen. DRK-Präsident Rudolf Seiters, einst unter Helmut Kohl Innenminister, lobt die Kanzlerin für ihren, wenn auch späten Besuch, fordert sie aber zugleich auch dazu auf, eine bessere Verteilung der Flüchtlinge innerhalb Europas zu erwirken. Brüssel braucht Solidarität, eine Quotenregelung. Und sie brauchen auch ein Notprogramm aus unserer Sicht für die Staaten, die durch den Zustrom von Flüchtlingen an ihrer Grenze mit der Bewältigung dieser Aufgabe überfordert sind. Merkels Regierung hat den Ländern heute erst einmal 500 Millionen Euro zusätzlich für die Flüchtlingshilfe zugesichert. Weitere Milliarden werden wohl folgen müssen. Die Demonstranten in Heidenau wird sie wohl kaum noch erreichen. Die Kanzlerin stellt klar, dass die menschliche Behandlung und würdige Behandlung jedes Einzelnen, der zu uns kommt, Teil unseres Selbstverständnisses ist, was Deutschland ausmacht. Sagt es und steigt in ihren Wagen und fährt zum nächsten Termin, begleitet von Buhrufen und Gegröle der Hassan.